Zum 23. Todestag von Präsidenten Kim Il-sung fanden in Tschechien, Deutschland, Spanien, Myanmar, Indien, Thailand, Sri Lanka und Indonesien die Gedenkveranstaltungen statt. Auf den Veranstaltungen, an denen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen der betreffenden Länder teilnahmen, schätzten die Redner den Präsidenten Kim Il-sung hoch. Es unterstrichen, er habe in der ganzen Zeit der Führung der Revolution mit der Politik der Fürsorge die einmütige Geschlossenheit der ganzen Gesellschaft verwirklicht und trotz aller Herausforderungen der vereinten imperialistischen Kräfte den sozialistischen Aufbau zügig vorangetrieben. Auf den Veranstaltungen in Tschechien und Deutschland wurden die Telegramme an Genossen Kim Jong-un angenommen.